the truth. I never look back. I can't explain what I feel. I just know this is real. Don't you want to seize the day? I want to go back to reality. But I'm just addicted to stay. Guard me the way. Thank you. Thank you. God that opens eyes? Do you believe in a God that tells your lies? Or do you believe in me? Do you believe in a God that brings you down? Do you believe in a God that wears a crown? Do you believe in a God that makes you bow? Or do you believe in me? Do you believe in a God that satisfies? Do you believe in a God that opens eyes? Do you believe in a God that tells your lies? Or do you believe in me? Do you believe in a God that brings you down? Do you believe in a God that wears a crown? Do you believe in a God that makes you bow? Or do you believe in me? Thank you. Und zwar ein exklusiver Mix von Dumont. Ein exklusiver Mix, weil so wie er jetzt gerade läuft, hat es im Radio noch nicht gegeben. We'll be right back. maximal auf Sunshine Live. Das jetzt einfach ins Maximal auf Sunshine Live mit Dumont in the Mix, Niki und Jürgen am Plattenteller. Und nicht vergessen, 28.01. Montag in 8 Tagen kommt sie raus, die neue Dumont auf Superstar Recordings. Und die heißt Memory, also am 28.01. im Laden. Und heute Abend noch zu Gast ab 22 Uhr DJ Chris aus dem Live-Musik-Zirkus in Köthen, weil er feiert nächste Woche dort seinen Geburtstag. Das ist aber nicht schlimm, weil die Jungs kommen natürlich wieder. Jürgen und Niki sind mit Sicherheit nicht zum letzten Mal hier. Und von daher beim nächsten Mal, alle, die heute nicht gewonnen haben, nicht traurig sein. Dann gibt es auch wieder was zu gewinnen, weil die Jungs waren noch nie da und das was nicht zu gewinnen gab. Oder zumindest haben sie dann gesagt, wir schicken euch was rüber und dann haben wir Vinyls verlost oder alles Mögliche. Ist doch so, Jürgen, oder? Ja! Niki, hab ich was falsch gesagt? Ist so, gut, das wollte ich von euch hören. Das ist übrigens auch ein Remix von euch, den ihr für Japan gemacht habt. Das ist eine absolute Weltpremiere, nämlich ELT. Was ist es genau, Niki? ELT, das heißt Every Little Thing und die Nummer ist Rescue Me. Mhm. Und ist wieder so eine japanische Co-Produktion oder wie auch immer. Also die Japaner sind momentan auch absolut auf dem Trans-Chip. Auf der Trans-Schiene, genau. Und habt ihr schon mal drüben gespielt? Kommt das noch jetzt? Wir haben im Dezember haben wir da aufgelegt. Ja, ihr wart da drüben, genau. Genau, und das war der Killer. Ja, was ist da anders in Japan so jetzt extrem? Anderes Land, andere Kultur, ja, klar. Ja, sowieso ganz andere Kultur. Tanzen die ähnlich wie hier? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, doch, die sind also super euphorisch auch und saugen das so in sich auf. Und Jürgen versucht das gerade hier irgendwie umzusetzen in bewegte Bilder. Ja, könnt ihr in der Spycam übrigens gucken, wenn ihr guckt unter www.sunshine-live.de, www.sunshine-live.de, die Spycams gehen wieder. Ihr könnt euch gerne mal auch aufs Bulletin Board eintragen, wenn ihr unter Bulletin Board guckt, da gibt es also ein Meinungsforum, könnt ihr euch eintragen und ihr könnt auch auf unserer Homepage gucken unter rpr-maximal.de und ihr habt auch, glaube ich, eine eigene, ne? Wir haben natürlich auch eine eigene, das ist www.dumonde.de, also dumonde.de. Zusammengeschrieben. Jawohl. Unbedingt mal checken, die Homepage von Jürgen und Niki, aka Dumonde. Der Jürgen hat auch immer eine eigene, nicht wahr? Hast du eigentlich auch eine eigene, Niki, eine ganz eigene? Ja, wir haben auch, klar, logisch, aber sag es, richtig, sag es. Ja, wir haben natürlich jetzt auch noch die vom neuen Label, das ist fate.info, also Fate mit T? Na, F8T geschrieben. Oh, F8. F8T.info, okay. Das ist eine ganz neue Domain. Mhm. Und dann gibt es jetzt wieder eine neue Domain, die heißt Jamex und deleon.de, klar, zum Single-Release. Also ihr habt alle Auswahl, ich glaube, bei Dumonde ist alles verlinkt, oder? Die gehen alle auf die eine Page. Also Dumonde ist alles verlinkt. Dumonde, geschrieben, Dumonde.de, einfach mal checken. Ah, schön, nicht hochgeladen. das fast eine Premiere sozusagen, nämlich die neue DeLeon und Jam X. Auf dem eigenen Label vor allen Dingen, ne? Ist die erste VÖ auf eurem eigenen Label? Ja, das ist die erste Premiere. Premiere, Fade Recordings. Mach mal größer hier so. Fade Recordings, gerade eben auch schon die Domain gesagt. Genau. Vinyl VÖ ist am 18.02. Okay. Ist also noch ein bisschen hin. Aber wir haben sehr gute Resonanzen, sind ein paar Weiße verteilt worden, du hast ja auch eine gekriegt. Das haben wir auch schon gespielt und vor allen Dingen, die Nummer heißt Can You Dig It? Can You Dig It? Das haben wir nämlich noch nicht gesagt. Und wie gesagt, für weitere Informationen einfach mal auf die Homepage von den beiden gehen, von Jürgen und Niki. Das ist dumont.de, Dumonde geschrieben. Also nicht mit Ü, sondern U, ne? Ja, genau. Das ist wichtig, ja, das ist Französisch. Ja. tomorrow.